Ja, yeah. Du klingst Fuckboy-mäßig rüber. Fuckboy-mäßig rüber. Yeah, yeah. Du klingst Fuckboy-mäßig rüber. Fuckboy-mäßig rüber. Du klingst Fuckboy-mäßig rüber. Fuckboy-mäßig rüber. Du klingst Fuckboy-mäßig rüber. Fuckboy-mäßig rüber. Du klingst Fuckboy-mäßig rüber. Fuckboy-mäßig rüber. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Schick mir Xmendo Clips. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Schick mir Xmendo Clips. Geh nicht seit nicht ab Bitches. Bitches, Bitches, Bitches, Bitches. Young Isaac, er hat doch Bitches. Bitches, Bitches, Bitches, Bitches. Ich habe Flows, ich habe Bitches. Ich habe Hoes, ich habe Bitches. Ich habe Code, ich habe Bitches. Merke grad, oh, ich habe Bitches. Ja, geh mir besser aus dem Weg. Ja, ich fühle mich wie außer Weg. Du drehst ein Video auf einer Hochzeit. Ich dreh ein Video zwischen zwei Grabsteinen. Yeah, ich bin bewundernswert. Breche Gesetze und dein Herz. Deine Ho sagt, ich bin nett. Kurz darauf hab ich sie geflext. Bitch an einer Leine. Bitch, ich kann's mir leisten. Bitch, ich seh aus wie ein Pimp, weil ich das zufällig bin. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Schick mir Xmendo Clips. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Schick mir Xmendo Clips. Pull up in nem Scooter, all meine Homes sind Shooter. Du bist cool, ich bin cooler. Du bist ein Interviewer. Snapchat mit Rihanna. Zeige meinen dicken Hammer. Sie nennt mich MC Hammer. Du bist nicht French Montana. Ey, ey, ey. Ich bin so out of space. Don't leave in meinem Face. Ich bin ein next mistake. Pull auf 22 Zoll. Meine Kette ist aus Gold. Warum laberst du mich voll? Deine Kette ist aus Holz. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Wieder auf deine Klick. Schick mir Xmendo Clips. Wieder auf deine Klick.